Vor wenigen Monaten erschien seine letzte CD, The Hurting Business. Dass das Geschäft verletzend ist, ist keine Frage. Er war zurück in der Bundesrepublik. I'm back in Germany, yeah. Yes, I am. Prophet lebt nach wie vor in San Francisco. Hat das Leben ausgehalten, die Reifen gewechselt, kleine Dinge gemacht, sich beschäftigt gehalten und einen Schuhkarton Songs gesammelt und Ideen. Und dann sei die Zeit gekommen, diese neue CD zu machen. Diese CD ist ein bisschen anders. In der Vergangenheit sagte ein Song mir immer mal wieder, hey, hier passt eine Pedal Steel rein. Und ich dachte, gut, lasst uns hier eine Pedal Steel reinmachen. Dieses Mal gab es diese Anforderungen wie von selbst. Ein Schallplattenspieler und ich weiß nicht. Ich war des gleichen Menüs müde. Elektrische Gitarre, akustische Gitarre, Leute, die sich über Snare Drums unterhalten und sowas. Klangen die anderen CDs manchmal sowohl zornig als auch ängstlich? Klingt diese hier? Nun, es gibt etwas, nach dem ein frustrierter Song ruft. Ich meine, wenn Pete Townsend nicht klug genug gewesen wäre, Roger Daltrey darauf hinzuweisen, dass er, um die Frustration kenntlich zu machen, stottern müsse, wenn er My Generation singe. Ein Character-Song. Character-Songs sind Songs wie Short People zum Beispiel. Randy Newman wird nichts gegen kleine Leute gehabt haben. Auf Homemade Blood habe ich selbst solche persönlichkeitsbezogenen Songs gemacht. 22 Filme, ein Song über einen Typ, der von 9 bis 5 arbeitet, mit der Bahn nach Hause fährt und nicht weiß, wie er alles zusammenhalten soll mit seiner Frau, wie das alles klappen soll. 9 to 5 and takes a commuter train and, you know, can't figure out how to get it together with a woman, you know, can't figure out how to make it work. Die neue CD klingt also relativ freundlich. Und statt eines Schlagzeugs eine Maschine und ein DJ dann und wann, der den Plattenteller in Bewegung hält. I don't know, I wanted to make some kind of weird sort of a 90s, 60s upside down kind of San Antonio sort of Mexican American fraternity party record. And it just kind of went out from there, you know. Verstanden? Solch eine CD wollte er auf jeden Fall nicht machen.